Kapital 27. Tina lag auf dem Sofa, auf dem sie hörte, wie Jo, Anna und Karl gerade ihren Spaß hatten und musste an Rainer denken. Was er wohl Gradfee machte? Seit sie Karl in sich gespürt hatte und erkannte, wie viel Spaß Sex machen konnte. Sicher, sie kannte das schon von Rainer. Aber auch mit anderen Partnern oder so, gar hier und da mit dem eigenen Geschlecht, verstand sie Rainer besser. Natürlich fand sie es immer noch nicht gut. Aber nach wie vor musste er ja... Nach wie vor wusste er ja nicht, er sie war. Oder hatte er ihrer Mutter und ihrem Vater etwas erzählt? Und hatten sie wissen können, dass sie ihre Tochter war, die mit Rainer geschlafen hatte? Sie dachte an ihr Erbe. Sie hörte ein lautes Stöhnen und dann wurde es ruhig. Tina und Karl schienen ihre Erfüllung zu haben. Ob Rainer sie auch gerade hat? Vielleicht mit... Sie schüttelte den Kopf. Dieses Bild wollte sie nicht im Kopf haben von ihrem Geliebten. Sie hatte schon überlegt, ihm nachzufliegen und ihm alles zu erzählen. Aber war das klug? Immer noch wusste sie nicht, wie sehr er sie liebte. Oder war es für ihn vielleicht nur eine einmalige Erfahrung? Sie erinnerte sich daran, wie er zögerte, als sie ihm kurz, bevor er sie berührte, gestand, dass sie noch Jungfrau sei. Sie erinnerte sich an sein geschocktes Gesicht und dass er mit sich gehadert hatte. Allerdings war das nicht nur seine Entscheidung. Er wollte sie, das wusste sie in dem Moment, und sie wollte ihn. Er hatte ihr nichts gestohlen, was sie nie zurückbekommen konnte. Sie hatte sich ihm geschenkt, ihm allein. Aber Moment, das stimmte ja gar nicht mehr. Karl hatte sie ja auch gehabt. Sie berührte ihre Scheide und spürte, dass sie leicht feucht war. Sie spürte noch immer, wie er in sie eindrang, wie gut es sich angefühlt hatte. Sie fand, und dafür schämte sie sich sogar, dass er sich besser angefühlt hatte als Rainer. Lag das wirklich daran, dass Karl Gröss er als er war? Oder hatte es andere Gründe? Jedenfalls spürte sie diese Spannung nicht zwischen ihr und Karl. Bei Rainer war es anders. Jedes Mal, wen er sie berührte, war das, als würden 1 Million Volt durch ihren Körper strömen. Und sie war sich sicher, dass es für ihn genauso war. Außerdem hatte sie, als er sie ansah und in ihre Augen schaute, während sie ihn seine sah, dass sich ihre Seelen berührten. Wen er sie in einem solchen Moment richtig berührte, war sie sicher, würde sie augenblicklich einen Orgasmus haben. Aber vielleicht war das nur ihre zu romantische Vorstellung von Sex. Sie hatte zwar nicht viel Erfahrung, aber als sie an dem Morgen mit Karl geschlafen hatte, hatte er doch tatsächlich während des Orgasmuses seinen Schwanz aus ihr gezogen und über ihre Scheide, Bauch und ihre Brust seinen Samen verteilt. Sie fand es zwar in dem Moment extrem erregend und sie kam kurz nach ihm alleine von dem Gefühl des heißen Spermas, das gegen ihre Scheide und Brust spritzte. Allerdings war sie danach klebrig und musste dringend duschen. Als sie am folgenden Abend nach dem Essen einen Film schauten, merkte Tina irgendwann, dass Johanna Karls Schwanz in der Hand hatte und ihren Kopf über diesen senkte. War das normal? Im Laufe der nächsten Tage hatte sie beobachtet, wie Karl sie mit der Zunge da unten berührte. Johanna schrie und stöhnte und ihr war ganz peinlich, dabei zuzusehen. Karl machte keine Anstalten, es bei ihr zu machen. Auch kam oder fragte er nicht, ob sie es mal versuchen wolle. Vielleicht überlegte sie, würden sie wollen, dass sie von sich aus auf sie zuging. Dass keiner von beiden was dagegen hatte, sah sie, den immer wieder sah, sowohl Karl als auch Johanna zu ihr. Sie war sich sicher, wen sie ihn fragen würde, Karl sie sicher nochmal nehmen. Aber wollte sie das? Vom rein befriedigenden Gefühl her wusste, sie würde sie direkt zu ihm rübergehen und sich zu ihm legen und sich von ihm nehmen lassen. Aber von ihren Gefühlen her wusste sie, dass sie eigentlich keinen anderen an sich ranlassen wollte als Rainer. Ach verdammt, das war alles so verdammt verzwickt. War für ihn die Sache anders? Konnte er Gefühle und Sex trennen? Und würde sie das irgendwann können? Als sie aufwachte, saß Johanna neben ihr und las etwas in einem Magazin. Sie sah auf die Uhr an der Wand gegenüber, aber sie war zu verschlafen, um was zu sehen. »Es ist fast 11:00, meinte Johanna. Tina saß mit einem Ruck im Bett. Entschuldige, dass ich so lange geschlafen habe. Johanna sah sie überrascht an, dann lachte sie. Heute ist Samstag. Du brauchst nicht früh aufstehen. Sie sank in die Kissen zurück. Nach einer Weile meinte sie: Ist es eigentlich schwer, Gefühle vom Sex zu trennen? Johanna sah sie an. Als sie sah, wie wichtig und das war, legte sie die Zeitschrift zur Seite. Sex und Gefühle trennen geht nicht. Nicht immer. Tina erschrak. Aber es schien dir nichts auszumachen, dass Karl... Sie wurde rot und beendete den Satz nicht. Dass er dich gefickt hat? Sie nickte. Klar hat mir das was ausgemacht. Aber hätte ich dir das gezeigt, hättest du es nicht zugelassen. Und es war wichtig, dass du etwas verstehst. Tina setzte sich auf. Es tut mir leid. Johanna schüttelte den Kopf. Leider scheinst du es trotzdem nicht verstanden zu haben. Vielleicht sollte ich ihn dich immer eine ganze Nacht ficken lassen. Vom Esstisch kam ein Ruf und Karl, der mit dem Rücken zu ihnen saß, hatte eine Hand gehoben. Ich werde mich opfern, wenn es nötig ist. Johanna nahm ein Kussen und warf es nach ihm. Allerdings lachte sie dabei. Wieder ernst, meinte sie. Tina, Sex und Gefühle kann man nicht immer trennen. Aber wen du deinem Partner vertraust und er, wen er es macht, in deinem Beisein oder Wissen macht, fühlst du dich trotzdem besser. Und nicht nur das. Du wirst merken, dass deine Liebe zu ihm immer stärker wird, weil wen er dich nimmt und du merkst, dass er dich wirklich liebt. Sie wurde traurig. Natürlich kann das auch nach hinten losgehen.